Ja, wer marschiert in Feindesland und singt ein Teufelslied? Ein Schütze steht am Oderstrand und leise summt er mit. Wir pfeifen auf unten und oben und uns kann die ganze Welt verfluchen oder auch loben, grad wie es ihr wohl gefällt. Wo wir sind, da ist immer vorne und der Teufel, der lacht noch dazu. Ah, ah, ah, ah. Wir kämpfen für Deutschland, der Freiheit zur Ehre, der Gegner kommt nicht mehr zur Ruhe. Wie weit der Marsch auch immer sei, wir finden bald die Schlacht. Entschlossen steht's zum Kampf bereit, im Angriff Tag und Nacht. Das Gewehr fest gefasst und verwegen, die feindliche Stellung gestürmt. Mit Hurra dem Tode entgegen, der Gegner ergibt sich und türmt. Wo wir sind, da ist immer vorne, und der Teufel, der lacht noch dazu. Ah, ah, ah, ah. Wir kämpfen für Deutschland, der Freiheit zur Ehre, der Gegner kommt nicht mehr zur Ruhe. Hat auch der Tod mit harter Hand die Besten oft gefällt. Wir hielten auf der Wahlstatt fest, die Flut an uns zerschellt. Und ziehen wir Fallschirmjäger als Sieger durchs deutsche Land, marschieren mit uns kampf.